Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 125. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Mit der heutigen Sendung erreichen wir das Ende des eigentlichen Textes. Nächstens werden wir bereits den Epilog beginnen, mit dem Friedell seine Kulturgeschichte der Neuzeit enden ließ und der voraussichtlich 3 weitere Ausgaben in Anspruch nehmen wird. Als Sendungsgast darf ich diesmal Manfred Rauchensteiner begrüßen. Hinzuzufügen wäre vielleicht noch, dass die Aufnahme bereits Dezember 2010 entstand. Beim diplomatischen Zwischenfall, auf den im Kommentar Bezug genommen wird, handelte es sich um ein Interview mit dem damaligen türkischen Botschafter Tecan, das kurz zuvor in der Tageszeitung Die Presse erschienen war. Details sind unschwer zu ergoogeln, beziehungsweise findet sich ein sachdienliches Link auf dem Website der Sendereihe unter no-na.net/Friedell. Die Lücke. Über die künstlerischen Emanationen, die in der Zeit zwischen der Jahrhundertwende und dem Weltkrieg hervorgetreten sind, kann im Rahmen unserer Darstellung nichts gesagt werden. In der Einleitung dieses Werks wurde dargelegt, dass dessen Methode eine prinzipiell unwissenschaftliche sei. Es handelt sich hier natürlich nur um eine ideale Forderung. Sie überall restlos zu erfüllen, dürfte die bescheidenen Kräfte eines Einzelnen übersteigen, und nicht selten wird der gute Wille an die Stelle der Tat getreten sein. Diesen aber wird keine objektive Beurteilung dem Verfasser aberkennen dürfen. Und zudem tröstet ihn die Hoffnung, dass sein gesunder Instinkt auch dort zu pseudowissenschaftlichen Resultaten geleitet habe, wo er sie gar nicht beabsichtigt hatte. Diese Betrachtungsart ist aber auf die Kunst nach 1900 unanwendbar, weil auf diesem Gebiete, welches Zugeständnis jedoch nicht als ungehörige Captatio Benevolentiae aufgefasst werden möge, die Fachgelehrten mindestens ebenso große Dilettanten sind wie der Verfasser. Seine Untersuchungen wären daher von vornherein von der Gefahr der Überflüssigkeit bedroht gewesen. Unwissenschaftlich kann offenbar nur behandelt werden, was schon Objekt der Wissenschaft geworden ist. Indes mögen diese Erwägungen vielleicht aus einer gewissen Übergewissenhaftigkeit fließen. Es gibt aber noch einen zweiten, viel entscheidenderen Grund für die Ausschaltung dieser Phänomene, der ebenfalls in unserer besonderen Methode zu suchen ist. Die Maßstäbe der Kulturgeschichte sind nämlich keineswegs dieselben wie die der Ästhetik. Diese wertet die Kunstwerke und ihre Schöpfer nach ihrer absoluten Bedeutung. Jene betrachtet sie auf ihren physiognomischen Charakter, den Stärkegrad, in dem sie, mit Hamlet zu sprechen, dem Jahrhundert und Körper der Zeit den Abdruck seiner Gestalt zeigten. Unter diesem Aspekt kann es vorkommen, dass Werke von Ewigkeitsgehalt nur eine flüchtige Erwähnung erfahren und solche, die unvergleichlich tiefer stehen, ausführlich gewürdigt werden. Ja, dass manche, die in einer Geschichte der bildenden Kunst, der Literatur oder der Musik unter keiner Bedingung fehlen dürften, überhaupt unbeachtet bleiben. So sind wir zum Beispiel, um nur einige wenige Namen anzuführen, der Ansicht, dass Dichter wie Ponsard, Maler wie Thoma, Philosophen wie Lotze, Komponisten wie Saint-Saëns keine erhebliche kulturhistorische Bedeutung besitzen. Die letzten 10 bis 15 Jahre der Neuzeit haben aber merkwürdigerweise fast nur solche zeitlose Erscheinungen hervorgebracht. Sie alle haben kein kontrollierbares Verhältnis zu ihrer Epoche, sind nicht deren Diagramm. Könnte Thomas Mann nicht ein Zeitgenosse Wilhelm Meisters gewesen sein, Heinrich Mann ein Kontemporain Stendhals, Max Reinhardt ein Theaterzauberer der Hochbarocke, Hans Pietzen ein altdeutscher Meister der Dürerzeit, Stefan Georgi ist von Gundolf sogar als eine antike Erscheinung angesprochen worden. Man könnte sagen, um die geheime Zeitverbundenheit zu fühlen, fehle uns die historische Distanz. Aber wir fühlen sie merkwürdigerweise sehr deutlich bei der jüngeren Generation, die nach dem Krieg zu Wort kam. Ihre Produkte, obgleich an Wert viel tiefer stehend, sind unverwechselbarer Ausdruck einer bestimmten historischen Situation, können unmöglich in eine andere versetzt werden. Das gilt sogar von der Schauspielerei. Die Alfresco-Kunst eines Bassermann und Werner Kraus, die Aquarellkunst eines Waldau und Gülsdorf, die alle noch aus der Vorkriegszeit stammen, wäre in jeder Etappe der neueren Theatergeschichte denkbar gewesen. Hingegen gab und gibt es Schauspieler, die mit ebensolcher Bestimmtheit für den Expressionismus reklamiert werden können, wie etwa die Duse oder Yvette Guilbert für den Impressionismus. Goethe verwendet in seiner Geschichte der Farbenlehre einige Mal den Begriff der Lücke. Eine solche Lücke war die Zeit vor 1914. Die Neuzeit rollt ab, dem Weltkrieg zu. Dieser wäre vielleicht unter allen Umständen gekommen, vielleicht. Aber dass er so unausweichlich, so bald und so kam, war das Werk der europäischen Diplomatie. Was ist Diplomatie? Die Schurkerei, sagt der Pessimist, ist leider der menschlichen Rasse ziemlich eingefleischt, was sich nur zu oft gerade in den für uns typischen, sowohl privaten wie öffentlichen Handlungen zeigt. Nein, sagt der Optimist, die Schurkerei ist der bedauerliche Ausnahmefall. Sonst hätte sie nicht allemal das sowohl private wie öffentliche Gewissen gegen sich. Gibt es zum Beispiel irgendeinen offiziell anerkannten oder gar staatlich betriebenen Beruf, dessen Inhalt die Schurkerei wäre? Gewiss, erwidert der Pessimist, gibt es einen solchen. Die Diplomatie. Eine ganze Klasse von Menschen, zumeist jener fetten, trüben Oberschicht von Nichtstuern, Weiberjägern und Hasardspielern angehörig, die man die Crème nennt, wird von der Regierung in besondere Schulen geschickt, mit Revenuen ausgestattet, mit Ehrenzeichen und Titeln belohnt, ausdrücklich und eingestandenermaßen dafür, dass ihr ganzes Leben mit Intrigieren, Spionieren, Betrügen und Bestechen hinbringt. Staatlich anerkannte und besoldete Gauner und Taugenichtse also, Drohnen mit Giftstachel also. Sie sind die Meister der Lüge, die Handlanger der Hölle, die schlimmste Spielart von Schurken, nämlich Schurken mit gutem Gewissen, denn sie lügen ja fürs Vaterland. In der Renaissance taten sie einander Gift in die Schokolade, ebenfalls fürs Vaterland, was heute unseren humanen Abscheu erregt. Aber der Unterschied ist sehr klein, sie vergiften noch immer, nur mit feineren, böseren Giften. Mit Lügen lässt sich nie etwas dauernd Wertvolles erzielen. Eine Lüge ist nichts, sie ist allemal nur die Negation irgendeiner Wirklichkeit. Wie sollte es möglich sein, auf einem Nichts und einer Verneinung irgendetwas von einiger Festigkeit zu errichten? Jede Lüge ist eine grenzenlose Stupidität, der sinnlose Versuch, einen Zweck mit prinzipiell untauglichen Mitteln zu erreichen. Und daher kommt es wohl hauptsächlich, dass geistig minderwertige Personen sich mit besonderer Vorliebe zur diplomatischen Karriere drängen. Ein Leben fortwährender Spiegelfechterei, Geheimniskrämerei, krummer, unreiner und zweideutiger Beziehungen zu allen Menschen und Dingen kann man auf die Dauer nur aushalten, wenn man ein hoffnungslos gescheiter Dummkopf ist. Dass das Lügen ein unentbehrliches Instrument des diplomatischen Geschäfts sei, ist eine Lüge der Diplomaten. Wir haben seinerzeit erörtert, dass die siegreiche Grundkraft sowohl Friedrichs des Großen wie Bismarcks ihre tiefe Wahrhaftigkeit war. Die Größe Julius Caesars bestand darin, dass er inmitten eines trüben Chaos eine kristallklare Seele war. Auch Napoleons Kardinalbegabung war die Fähigkeit, den Realitäten ins Herz zu blicken, zu ihnen in einer geraden Beziehung zu stehen. Solange er der Sohn der Tatsachen blieb, war der freudig begrüßte Kaiser von Europa. Als er anfing, die Welt zu belügen, begann sein Stern zu sinken. Die Diplomaten haben natürlich den Krieg nicht erfunden, aber sie sind seine stärksten Helfer und Verlängerer. Ohne sie würden die Kriege nicht aufhören, aber sie würden vielleicht seltener und bestimmter edler, aufrichtiger und mit mehr Widerstreben geführt werden. Und vielleicht, indem sie so ihre bisherige Stellung in der Ökonomie unseres Denkens und Empfindens immer mehr verlieren, würden sie dann doch aufhören. Die Balkankriege. Am 29. September 1911, dem Tag der Kriegserklärung Italiens an die Türkei, beobachtete man am Himmel Nordafrikas einen Kometen im Sternbild des Löwen, der von Tag zu Tag heller strahlte, und als bald ihm gegenüber einen zweiten Haarstern, der wie ein Schwert nordwärts zu weisen schien. Unruhen und blutige Kämpfe in Armenien, Arabien, Albanien hatten Italien ermutigt, im Jubeljahr der Einigung sich endlich in Libyen festzusetzen. Dies wiederum bestärkte die Balkanstaaten in dem Entschluss, den Kampf um die europäische Türkei aufzunehmen. Bulgarien, Serbien, Griechenland und Montenegro schlossen zu diesem Zweck im Frühjahr 1912 ein Vierbündnis, das in mehrere gesonderte Verträge zerfiel. Der bulgarisch-griechische Vertrag kehrte sich lediglich gegen die Türkei und enthielt keine näheren Bestimmungen über die Aufteilung Mazedoniens. Der bulgarisch-serbische Vertrag sprach Serbien als Serbien und den Sandschak zu. Bulgarien etwa 5/6 von Mazedonien, über den Rest sollte der Zar Schiedsrichter sein. Allerdings hatte sich Bulgarien dann noch mit Griechenland auseinanderzusetzen. Außerdem war aber diese Allianz auch ausdrücklich gegen Rumänien und Österreich gerichtet. Artikel 2 bestimmte, wenn die Rumänen Bulgarien angriffen, sei Serbien verpflichtet, ihnen unverzüglich den Krieg zu erklären. Artikel 3, wenn Österreich-Ungarn Serbien angreife, sei dafür Bulgarien verpflichtet, den Krieg zu erklären. Als eine Note, worin Bulgarien, Serbien und Griechenland für die christlichen Völkerschaften des Balkans Autonomie verlangten, von der Pforte ablehnend beantwortet wurde, erklärte sie am 17. Oktober den Krieg. Montenegro tat es schon 9 Tage früher, was, da der Kampf längst beschlossen war, eine einfache B-Spekulation des Königs Nikita war, die ihm und seinen Pariser Bankiers Millionen eintrug. Um Luft zu bekommen, sah sich der Sultan genötigt, am 18. Oktober mit Italien den Frieden von Lausanne zu schließen, worin er Tripolis und die Cyrenaika in der Form abtrat, dass er ihnen Kraft seiner Herrscherrechte volle Autonomie gewährte. Die türkische Armee befand sich in einem desolaten Zustand. Sie war zwar mit Kruppkanonen ausgerüstet, die den englischen und französischen Geschützen der Gegner mindestens ebenbürtig waren, verfügte aber über fast keine Munition. Tausende von Rekruten wurden so unausgebildet ins Feuer geschickt, dass sie nicht einmal wussten, wie ein Gewehr zu handhaben sei. Seit der jungtürkischen Revolution waren auch die Christen in den Heeresdienst eingestellt, die sich aber als höchst unzuverlässig erwiesen. Ein Train existierte überhaupt nicht. Da ein großer Teil der Truppen erst aus Asien herangezogen werden musste, ging die Mobilisierung viel zu langsam vonstatten. Auch die Führung versagte vollständig. Ende Oktober siegten an demselben Tag die Bulgaren bei Kirkkilis, die Serben bei Kumanovo, kurz darauf die Bulgaren, abermals in der 5-tägigen Schlacht von Lüleburgas. Die Türkei schien vernichtet, Ferdinand von Bulgarien hoffte bereits in Konstantinopel einzuziehen und sich dort als oströmischer Kaiser Simeon krönen zu können. Aber die Tschadaltscha-Linie, welche die Halbinsel, auf der die Hauptstadt liegt, vollständig von Meer zu Meer absperrt, hatte schon Moltke, als er in der zweiten Hälfte der 30er Jahre militärischer Beirat des Sultans war, für unüberwindlich erklärt. Und hier kam in der Tat der Stoß zum Stehen. Die stürmenden Truppen verbluteten sich, ganze Regimenter wurden aufgerieben. Die Großmächte, die in all den Balkanfragen intim beteiligt waren, hatten von Anfang an unter steten Friedensbeteuerung eine drohende Haltung eingenommen. Schon vor Ausbruch des Kriegs unternahm Russland eine demonstrative Probemobilisierung, die gegen Österreich-Ungarn und die Türkei gerichtet war, an deren Überlegenheit man damals noch allgemein glaubte. Sodann wurde von den Mächten die Status-Quo-Formel ausgegeben. Sollte der Krieg ausbrechen, so würden die Mächte keine aus dem Konflikt sich ergebenden Veränderungen im territorialen Besitzstande der europäischen Türkei zulassen. Österreich-Ungarn stellte das Programm auf freie Entwicklung Albaniens. Ein Begehren Serbiens nach einer Gebietserweiterung bis an die Adria müsse a limine zurückgewiesen werden. Befriedigung berechtigter Wünsche Rumäniens. Sicherstellung wichtiger wirtschaftlicher Interessen Österreich-Ungarns am Balkan, insbesondere betreffs der Bahnverbindung mit dem Ägäischen Meer. Diese Forderungen fanden die zweifellos unaufrichtige Zustimmung Italiens, das niemals sein prinzipielles Desinteressement an Albanien erklären konnte, nur damit Österreich den Weg nach Saloniki frei bekomme. In Österreich gab es eine einflussreiche Partei, geführt von Konrad von Hötzendorf, die die Ansicht vertrat, man müsse zuerst mit Italien abrechnen. Dieser hatte schon während der Annexionskrise zum Losschlagen gegen den Bundesgenossen geraten und wiederholte jetzt seine Forderung. Ein solcher Krieg hätte aller menschlichen Voraussicht nach mit der Niederlage der Italiener geendet, falls man es mit ihnen allein zu tun gehabt hätte. Diese Voraussetzung war aber vollkommen infantil. Die Kriegserklärung an Italien hätte sogleich den Weltkrieg zur Folge gehabt, nur mit dem Umstand, dass die Zentralmächte 1908 auch noch die Türkei, 1912 den gesamten Balkanbund und beide Male schon am Anfang des Kriegs Italien gegen sich gehabt hätten, was die Südfront schlechterdings unhaltbar gemacht, die französische Front in katastrophaler Weise verstärkt hätte. Nach den Niederlagen suchte die Türkei um Frieden nach, über den von den Botschaftern der Großmächte in London verhandelt wurde. Die Siegerstaaten wollten nicht bloß ihre Eroberungen behalten, sondern beanspruchten noch außerdem die drei belagerten Festungen Adrianopel, Skutari und Janina. Diese Bedingungen wurden von der Pforte abgelehnt. In dem neu entbrannten Kampfe fiel zuerst Janina, dann Adrianopel, zuletzt Skutari, das aber von gemischten Truppen der Großmächte für Albanien besetzt wurde. Im Mai 1913 kam es dann zum Londoner Frieden, der der Pforte von ihrem europäischen Besitzer nur Konstantinopel mit einem schmalen Landstreifen der Linie Enos Media vom Ägäischen bis zum Schwarzen Meer übrig ließ. Inzwischen waren aber unter den Verbündeten Streitigkeiten ausgebrochen. Serbien begehrte Revision des Vertrags, indem es sich darauf berief, dass es das ihm zugedachte Nordalbanien mit dem Hafen Durazzo infolge des österreichischen Einspruchs nicht erhalten habe, Bulgarien dagegen Thrazien, mit dem es gar nicht gerechnet hatte, Griechenland verlangte Saloniki und beträchtliche Teile Südmazedoniens, auch Rumänien meldete einige ursprünglich recht bescheidene Forderungen an, die vom bulgarischen Ministerpräsidenten Danjew in einer an Schwachsinn grenzenden Verblendung rundweg abgelehnt wurden. So kam es im Sommer 1913 zum Zweiten Balkankrieg, in dem Bulgarien einem konzentrischen Angriff des gesamten Balkans, den auch die Türken griffen neuerlich zu den Waffen, hoffnungslos preisgegeben war. Überlegene serbische und griechische Truppenmassen bedrohten die Bulgaren mit Umfassung, so dass sie zurückweichen mussten. Rumänische Armeekorps übersetzten die Donau und marschierten ohne Widerstand zu finden auf Sofia. Adrianopel musste aus Mangel an Verteidigungskräften von den Türken wieder geräumt werden. Im Frieden von Bukarest kam der größte Teil des nördlichen Mazedonien an Serbien, des südlichen Mazedonien an Griechenland. Die kornreiche bulgarische Dobrudscha mit den strategisch wichtigen Festungen Silistria an Rumänien. Im Frieden von Konstantinopel behielt die Türkei Adrianopel und das östliche Thrazien bis zur Mariza. Während Griechenland, Serbien und Montenegro aus dem Krieg fast verdoppelt hervorgingen und Rumänien durch einen bloßen Demonstrationsmarsch seine Südgrenze aufs Vorteilhafteste arrondiert hatte, musste sich Bulgarien, das die größten Waffenleistungen vollbracht hatte, mit Westthrazien und einem kleinen Stück Mazedoniens in der Rhodope begnügen. Durch die Balkankrisen hatten sich die Gegensätze zwischen den Zentralmächten und der Entente aufs Äußerste verschärft. Neu war die Spannung zwischen Russland und Deutschland. Während von Bismarck eine aggressive Balkanpolitik Österreichs nie unterstützt worden war, hatte sich die deutsche Regierung in der albanischen Frage mit Österreich vollständig identifiziert. Zudem wurde Russland, das Armenien zu seiner vitalen Interessensphäre rechnete, durch die Schlagworte Berlin-Bagdad, Elbe-Euphrat, Nordsee-Persischer Golf nervös gemacht. Die deutschen Pläne in Vorderasien störten natürlich auch das englische Konzept des trockenen Wegs nach Indien. Dass nach der Haltung Österreichs die Allianz mit Italien bloß noch auf dem Papier bestand, konnten nur Diplomaten bezweifeln. Im Winter 1912 auf 1913 befanden sich die beiden Bundesgenossen im Zustand dauernder gegenseitiger Kriegsbereitschaft. In Italien wurden Venedig und Verona mit modernen Panzerwerken ausgebaut, die Grenzen gegen Österreich befestigt, durch das ganze Venetien Aufmarschbahnen angelegt, die österreichischen Truppenansammlungen gegen Montenegro und Serbien waren ebenso gegen Italien gerichtet. Außerdem war es der Tölpelhaftigkeit der österreichischen Diplomatie gelungen, sich den letzten Freund am Balkan, Rumänien, zu entfremden. Ihre sinnlose Forderung nach Revision des Bukarester Friedensvertrags erregte die größte Erbitterung. Demonstrationszüge strömten durch die Hauptstadt mit dem Ruf: Nieder mit dem perfiden Österreich! Sarajevo. Am 28. Juni, dem griechischen Sankt-Veitstag, erlitten 1389 die Serben die furchtbare Niederlage auf dem Amselfeld, unterzeichnete 1919 Deutschland den Friedensvertrag von Versailles und wurde 1914 der österreichische Thronfolger das Opfer eines Revolverattentats. Der Mord war von österreichischen Untertanen auf österreichischem Boden begangen worden, die Tat daher eine interne Angelegenheit der Monarchie. Der Vorwärts fasste einen Tag darauf den Sinn des Ereignisses in die Worte zusammen: Franz Ferdinand fällt als Opfer eines falschen überlebten Systems, dessen sichtbarer Träger er war. Die Schüsse, die den Thronfolger niedergestreckt haben, sie trafen auch den Glauben an die Fortexistenz dieses alten, veralteten Staats. Das große Ereignis von Sarajevo bedeutet auch für uns eine ernste Mahnung. Allzu sehr hat eine stümperhafte Politik die Geschicke unseres Volks mit denen Österreichs verknüpft. Sektionsrat von Wiesner, zum Studium der Akten an den Tatort entsendet, telegrafierte nach 14 Tagen: Mitwisserschaft serbischer Regierung an der Leitung des Attentats oder dessen Vorbereitung und Beistellung der Waffen ist durch nichts erwiesen. Es bestehen vielmehr Anhaltspunkte, dies als ausgeschlossen anzusehen. Am 7. Juli beschloss der Ministerrat, an Serbien so weitgehende Forderungen zu stellen, dass sie eine Ablehnung voraussehen lassen und nur die radikale Lösung im Wege militärischen Eingreifens übrig lassen. Nur dieser verweigerte seine Zustimmung. Das Ultimatum, überreicht am 23. Juli, 6 Uhr nachmittags, war dementsprechend abgefasst. Schon dadurch, dass es mit 2x24 Stunden befristet war und nur einfaches Ja oder Nein zuließ, machte es weitere Verhandlungen und ein diplomatisches Eingreifen der übrigen Großmächte unmöglich. Die Times schrieben: Alle, denen der allgemeine Frieden am Herzen liegt, müssen ernstlich hoffen, dass Österreich-Ungarn in der Note an Serbien nicht sein letztes Wort gesprochen hat. Wenn dies doch der Fall ist, dann stehen wir am Rand des Krieges. Daily Mail sagte: Wenn Österreich Russlands Forderung auf Verlängerung der Frist ablehnt, würde der Konflikt nicht lokalisiert bleiben, sondern die Triple Entente würde dem Dreibund gegenüberstehen. Sir Grey, der zweifellos den Krieg nicht wollte, erklärte, er habe eine Note wie die österreichische noch nicht erlebt. Shaw, gewiss weder Kriegshetzer noch Entente-Chauvinist, schrieb: Das Ultimatum an Serbien war ein wahnwitziger Einfall, ein schlimmeres Verbrechen als der Mord, der es verursachte. Die serbische Regierung nahm alle Forderungen des Ultimatums mit nur unerheblichen Abschwächungen an, bis auf das Begehren, das der Untersuchung über ein vorhandenes Komplott Organe der K&K-Regierung beizuziehen seien, da dies gegen die Souveränität, die Verfassung und die Strafprozessordnung verstoße. Hierzu bemerkte die österreich-ungarische Regierung in ihrem offiziellen Kommentar: Es ist uns nicht beigefallen, K&K-Organe an dem serbischen Gerichtsverfahren teilnehmen zu lassen. Sie sollten nur an den polizeilichen Vorerhebungen mitwirken, welche das Material für die Untersuchung herbeizuschaffen und sicherzustellen hatten. Ähnliche aufsässige und plumpe Haarspaltereien enthalten auch die Bemerkungen zu den übrigen Punkten. Die serbische Antwort schließt mit den Worten: Die königlich-serbische Regierung glaubt, dass es im gemeinsamen Interesse liegt, die Lösung dieser Angelegenheit nicht zu überstürzen und ist daher, falls sich die K&K-Regierung durch diese Antwort nicht für befriedigt erachten sollte, wie immer bereit, eine friedliche Lösung anzunehmen, sei es durch Übertragung der Entscheidung dieser Frage an das internationale Gericht im Haag, sei es durch Überlassung der Entscheidung an die Großmächte. Hierzu verstummt der österreichische Kommentar. Kaiser Wilhelm schrieb unter die serbische Antwort: Eine brillante Leistung für eine Frist von bloß 48 Stunden. Das ist mehr, als man erwarten konnte. Ein großer moralischer Erfolg für Wien, aber damit fällt jeder Kriegsgrund fort. Es liegt nicht der geringste Anlass vor, die Erklärung Bethmann-Hollwegs, die deutsche Regierung habe die österreichischen Forderungen erst nachträglich kennengelernt, in Zweifel zu ziehen. Es kann dieser bloß der Vorwurf gemacht werden, dass sie Österreich in der serbischen Frage carte blanche gegeben hat. Im Übrigen können nur verbohrte Parteigegner den prinzipiellen Friedenswillen sowohl des Kaisers wie des Kanzlers in Frage stellen. Dass man in Frankreich keineswegs kriegslustig war, kann ebenfalls als erwiesen gelten. Man wollte nicht etwa den Krieg überhaupt nicht, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Dort war die Dienstzeit von 2 Jahren auf 3 erhöht worden, da aber die 1890 Geborenen und 1911 Eingestellten sich nach der Erfüllung ihrer 2-jährigen Dienstpflicht im Herbst 1913 weigerten, noch ein Jahr länger bei der Fahne zu bleiben, so beschloss man sie zu entlassen und dafür 2 Rekrutenjahrgänge, die 1892 und 1893 Geborenen, gleichzeitig einzustellen. Um dies gesetzlich zu rechtfertigen, musste der Beginn der Dienstpflicht um ein Jahr zurückverlegt werden. Hieraus ergab sich, dass man für 1915 mit 4 Jahrgängen im stehenden Heer rechnen konnte, nämlich den 1892, 1893, 1894 und 1895 Geborenen und ebenso für 1916 mit den zwischen 1893 und 1896 Geborenen. Diese beiden Jahre waren daher die günstigsten für den Kriegsbeginn. Dazu kam noch, dass man mit dem Plan umging, Eingeborene aus Marokko, Tunis und Algier in weitaus größerem Maß als bisher in der europäischen Armee zu verwenden und sie in Afrika durch Negertruppen zu ersetzen. Auch dies ließ das nächste oder übernächste Jahr für einen Krieg aussichtsreicher erscheinen. Auch in Russisch-Polen war der vollständige Ausbau des strategischen Eisenbahnnetzes, an dem mit Hilfe der französischen Milliarden emsig gearbeitet wurde, erst für etwa 1916 zu gewärtigen. Indes war am Zarenhof die Kriegspartei immer sehr mächtig und eine aggressive Politik schon durch die stete Revolutionsangst der führenden Kreise indiziert, die von einer Explosion der panslawistischen Instinkte eine Ablenkung von den inneren Konflikten erhoffen dürften. Und in der Tat kann von einem frivol, planmäßigen Hintreiben auf den Bruch nur bei Österreich und Russland geredet werden. Am kompliziertesten lag der Fall bei England. Dieses war viel zu geschäftsklug, um nicht zu wissen, dass ein paneuropäischer Krieg für sämtliche Beteiligten eine schwere wirtschaftliche Schädigung bedeuten müsse. Die seit einem halben Menschenalter betriebene Einkreisung hatte daher nur den Zweck, Deutschland in eine so ungünstige politische Situation zu bringen, dass es am Widerstand gar nicht denken könne. Kam es aber dennoch zum Krieg, so musste England, das immer die Gabe der richtigen Prognose besessen hat, mit einem Sieg der Zentralmächte rechnen, wenn diese nur Frankreich und Russland zu Gegnern hatten. Es war also schlechterdings gezwungen, einzugreifen. Dazu kam noch, dass Italien nicht nur gegen den österreichischen, sondern auch gegen den französischen Nachbarn eine begehrliche Haltung einnahm und in seiner Neutralität nur als zuverlässig erachtet werden konnte, wenn England sich zur Entente bekannte. Der einzige Vorwurf, der sich gegen die englische Regierung erheben lässt, besteht darin, dass sie ihren Standpunkt Deutschland gegenüber nicht energisch und unzweideutig präzisiert hat. Denn dieses hätte, ihn kennend, den Krieg niemals gewagt. Wir wissen bestimmt, sagte Wilson im März 1919, dass Deutschland sich niemals in dieses Unternehmen eingelassen hätte, wenn es einen Augenblick lang gedacht hätte, Großbritannien werde mit Frankreich und Russland gehen. Im November 1912 hatten Sir Grey und der französische Botschafter in London, Paul Cambon, Briefe gewechselt, die die Entente zur Militär- und Marinekonvention erweiterten. Diese in der Form privaten, tatsächlich bindenden Abmachungen sind im März 1913 zur Kenntnis der deutschen Regierung gelangt, die sie aber nicht ernst nahm. Bis zu einem gewissen Grad mit Recht, da die britische Regierung sich selbst nicht völlig klar darüber war, wie weit sie sich damit engagiert hatte. Und es lässt sich die Möglichkeit nicht gänzlich von der Hand weisen, dass England doch noch zumindest gezögert hätte, wenn nicht durch die belgische Angelegenheit der Fall ungeheuer vereinfacht worden wäre. Auch hier kann von einer Schuld Deutschlands im höheren Sinn nicht gesprochen werden. Es befand sich in einer Zwangslage. Der Krieg war nur nach dem Schlieffenplan zu gewinnen, der mit der raschen Niederwerfung des schneller als Russland mobilisierenden Frankreich rechnete, die ihrerseits wieder angesichts der äußerst schwierig zu überwindenden Sperrforts der französischen Ostgrenze nur auf dem Weg über Belgien denkbar war. Dieses, sagt Professor Rudolf Gschelien, der ausgezeichnete Erforscher der Beziehungen zwischen Staat und Raum, sitzt wie ein ganz natürlicher, dahingehöriger Hut auf dem Kopfe Frankreichs. Hier im Nordosten befindet sich die empfindliche Stelle des Reiches. Diese Diversion war also eine strategische Notwendigkeit, völkerrechtlich aber keineswegs zu rechtfertigen, und Versuche, dies zu tun, können nur das Unrecht vergrößern, weshalb es sehr befremden muss, dass in einem angeblich wissenschaftlichen Werk wie Helmholtz' Weltgeschichte ein sonst so redlicher und gediegener Historiker wie Gottlob Egelhaf noch nach dem Weltkrieg nicht von der Bemerkung zurückschalte, deren Widerlegung sich wohl erübrigt, Deutschland sei nicht zur Einhaltung des belgischen Neutralitätsvertrags verpflichtet gewesen, denn es habe 1831 noch nicht existiert. Dass die Zentralmächte den Krieg begonnen haben, nicht bloß formell durch ihre Kriegserklärung, sondern auch tatsächlich dadurch, das von Österreich ausgesonnene, von Deutschland nicht desavouierte, unannehmbare Ultimatum, kann von keinem Vollsinnigen geleugnet werden. Damit ist aber über die Kriegsschuld noch gar nichts ausgesagt, denn die Weltgeschichte ist reich an Beispielen für Angriffskriege, die in Wirklichkeit aufgezwungene Verteidigungskriege waren. Man denke bloß an den Siebenjährigen Krieg, in dem übrigens das neutrale Sachsen haargenau dieselbe Rolle gespielt hat wie im Weltkrieg Belgien. Aber da Friedrich der Große sich in diesem Kampfe behauptete, hat die Erfolganbeterin Clio, die Schopenhauer ja nicht ohne Grund eine Hure genannt hat, ihn begrenzt. Dass Deutschland so bedingungslos hinter Österreich trat, floss auch aus einer an historischen Bilderbogenreminiszenzen orientierten Nibelungenromantik, der man die politische Billigung, aber nicht das menschliche Mitgefühl versagen kann. Wie denn überhaupt das Problem jenes Weltbrandes, der großen Dämmerung eines ganzen Zeitalters, nicht mit den Mitteln eines kasuistisch-völkerjuristischen, sondern nur auf der höheren Ebene einer mythologischen Betrachtung gelöst werden kann. Die Lage des deutschen Volkes gemahnte in der Tat an das dunkle Schicksal der Nibelungen, die, rings von Feinden umstellt, in tiefster Bedrängnis zu scheinbaren Friedensbrechern werden. Das endgültige Resümee über den Fall hat Lloyd George nach dem Krieg gezogen, als er sagte, je mehr von den Memoiren und Büchern man liest, die in den verschiedenen Ländern über den Kriegsausbruch geschrieben worden sind, desto deutlicher erkennt man, dass keiner von den führenden Männern den Krieg wirklich gewollt hat. Sie glitten sozusagen hinein oder vielmehr, sie taumelten und stolperten hinein aus Torheit. Die Wolke. Und nun fällt eine schwarze Wolke über Europa. Und wenn sie sich wieder teilt, wird der Mensch der Neuzeit dahingegangen sein, weggeweht in die Nacht des Gewesenen, in die Tiefe der Ewigkeit. Eine dunkle Sage, ein dumpfes Gerücht, eine bleiche Erinnerung. Eine der zahllosen Spielarten des menschlichen Geschlechts hat ihr Ziel erreicht und ist unsterblich, zum Bild geworden. Herr Professor Rauchensteiner, vielen herzlichen Dank zunächst fürs Lesen. Haben Sie zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ich kenne die Gedenktafel im Haus in der Gänzgasse. Ich glaube, das ist es dann schon, abgesehen davon, dass man halt jetzt so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte das eine oder das andere liest, wie natürlich auch die Kulturgeschichte. Ich habe allerdings mit größerem Interesse eigentlich die Kulturgeschichte des Altertums gelesen. Hat damit im Zusammenhang gestanden, dass ich eine Ägyptenreise vorbereitet habe, hat es dazu gepasst. Die Kulturgeschichte des Altertums ist ja in einem ziemlich anderen Stil geschrieben. Wesentlich näher an den Fakten und mehr ein Blickwinkel eines Historikers. In der Passage, die Sie jetzt gelesen haben, gibt Friedell im ersten Teil eine Zusammenfassung und, wie es für ihn typisch ist, eine gewissermaßen philosophische Interpretation. Darauf folgt dann aber ein Passus, der so faktenreich, vor allem reich an Kalenderdaten ist, wie kein anderer Abschnitt davor. Das ist gerade der Zeitabschnitt, der Ihr persönliches Spezialgebiet ist. Wie historisch ist Friedell in diesem Teil? Wenn man jetzt einmal von der Einleitung absieht, die, ja, glaube ich, nicht nur das Ganze einbegleitet, sondern auch ein bisschen Pausenfüller ist, glaube ich, da wird sehr wohl gedehnt, ist es dann etwas, wo halt Daten und Fakten aneinandergereiht werden. Hätte man damals, wie er es geschrieben hat, schon den Blötz gekannt, hätte ich gemeint, er hat es aus dem Blötz oder aus einem Fischer-Almanach abgeschrieben. Auf eine sehr, sehr interessante und natürlich in jeder Weise lesbare Art, aber ich meine, es ist im Grunde genommen also nichts Neues, außer dass es halt deutlich macht, es gibt eine Sicht. Und die Sicht Friedels ist die Sicht des Deutschen Reichs. Es ist nicht die Sicht Österreich-Ungarns. Friedel steht in den meisten Argumentationen sehr auf deutscher Seite gegen österreichische Seite, vor allem dort, was mit Habsburgern zu tun hat. Ja, ich meine, er zieht ja gegen alles los. Es sind in dem Fall jetzt weniger die Habsburger. Franz Ferdinand wird ja gar nicht charakterisiert. Kaiser Franz Josef kommt nicht vor. Auch sonst findet man eigentlich nichts über Erzherzöge oder die Habsburger im eigentlichen Sinn. Es kommen die Diplomaten vor, sind natürlich Diplomaten Österreich-Ungarns und daher im weitesten Sinn natürlich auch Diplomaten des Kaisers. Es kommt Konrad von Hötzendorf vor und ja, alles andere ist dann etwas, wo auch eine gewisse Mechanik ins Spiel gebracht wird, was richtig ist. In dem Augenblick, wo Sarajevo geschehen war, beginnt eben etwas sich zu entwickeln, das zum Schluss mechanisch abläuft. Da ist kaum mehr steuernd einzugreifen gewesen. Und hier irrt er ja natürlich auch in einer ganzen Reihe von Fällen. Das Erste, was er anführt, dass eben der Ritter von Wiesner nach Wien depeschiert hätte, dass keine Mitschuld der serbischen Regierung nachgewiesen wäre. Das ist richtig, aber das ist nur der erste Teil des Telegramms, das Wiesner damals geschickt hat. Der zweite Teil des Telegramms, den die Serben ja nach dem Krieg sehr wohl verschwiegen haben, aus guten Gründen, besagt, dass aber die Einvernahme der Attentäter und etlicher Zeugen den Nachweis erbracht haben, dass eine Reihe von Beamten Serbiens bzw. eben hohen Funktionären an der Vorbereitung des Attentats beteiligt gewesen wären, dass die Bomben und die Revolver aus dem Armeedepot in Kragujevac stammen. Alles das war nachzuweisen. Ist also jetzt hier von einer gewissen Semantik auszugehen, die serbische Regierung ist eines. Serbien, beziehungsweise wir wissen, es war der Geheimdienstchef, der das Ganze organisiert hat, das ist etwas anderes. Aber man kann ihn ja de facto nicht ganz loslösen. Bei der Begehrnote ist dann etwas Ähnliches, nicht? Die Darstellung, die da hier von Friedel gegeben wird, dass diese Begehrnote abgeschickt wird, 48 Stunden, das ist so, wie er es schildert, das ist richtig. Was er wahrscheinlich auch nicht gewusst hat, war, dass man sich auf einen Präzedenzfall bezogen hat, dass nämlich einmal Serbien die Verfolgung von Attentätern auf österreichischem Gebiet ermöglicht worden ist. Und jetzt hat man gewissermaßen das Gleiche von Serbien verlangt. Natürlich war es zielstrebig und man hat sich von vornherein sagen müssen, die werden da nie zustimmen. Und die Weisung, die dem österreichischen Gesandten in Belgrad gegeben worden ist, wenn es nicht eine absolute Annahme des österreichischen Ultimatums gibt, die diplomatischen Beziehungen abzubrechen, das ist eine Tatsache, er hatte gar keine andere Wahl, als zu sagen ja oder nein, so wie es auch Friedel schreibt. Nur auch da wissen wir mittlerweile, dass die Serben halt spekuliert haben. Sie haben regelrecht darauf spekuliert, dass man noch verhandeln kann. Und sie haben auch dann nach der Zurückweisung und nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen über Umwege, vornehmlich über Bukarest, Österreich noch einmal an den Verhandlungstisch bringen wollen. Aber da war die Sache vorbei. Und Österreich hat also zweifellos die Absicht gehabt, Serbien auch militärisch zur Verantwortung zu ziehen, Krieg zu führen. Nur, und das ist das Verhängnisvolle, man hat einen isolierten Blick auf Serbien und übersieht völlig den europäischen Zusammenhang. Die Russen werden zwar irgendwo noch mitgenommen, gedanklich, aber dass sich das zu einem Weltkrieg ausweiten könnte und welche Dimensionen er bekommt, ein wie viel Frontenkrieg das werden würde, das ist außerhalb des gedanklichen Prozesses abgelaufen. Und so wie es dann auch der Kaiser Wilhelm sinngemäß formuliert hat, zur Weihnachtenseite wieder bei Muttern, das war halt etwas, das man aus einer gewissen Überheblichkeit heraus auch den Österreichern sehr wohl nachsagen muss. Und das ist auch ein Vorwurf, der zu Recht besteht. Friedel hat hier seine Position ja während des Ersten Weltkrieges geändert. Am Beginn des Krieges war er ein Kriegsbefürworter, hat das aber sehr schnell aufgegeben und hat das aber auch nie verschwiegen in seinem späteren Leben, sondern hat immer gesagt, ja, ich war für Wilhelm II., das war ein Irrtum. Die allermeisten Intellektuellen sind Kriegsbefürworter, unterschiedslos auch in welchem Land sie leben, britische, französische, deutsche, Österreich, ungarische. Wir wissen von Sigmund Freud, dass er ganz begeistert auf die Kriegserklärung reagiert hat und gesagt hat, zum ersten Mal seit vielen Jahren ist er wieder stolz, Österreicher zu sein. Also das ist wie ein kollektiver, nachträglich würde man natürlich sagen müssen, Irrsinn, der alle ergriffen hat. Und es dauert verhältnismäßig lang, bis das abgeklungen ist. Stefan Zweig war zum Beispiel zutiefst erbittert, dass sein Angebot, unentgeltlich fürs Kriegspressequartier zu arbeiten und seine gesamte sprachliche Formulierungsfähigkeit in den Dienst des Kriegs zu stellen, nicht gewürdigt worden ist und dass man ihn nicht sofort einberufen hat. Er ist erst dann später drangekommen. Friedel hat sich so wie andere auch natürlich dann zu lösen begonnen, denn in dem Moment, wo man gesehen hat, welche Dimensionen dieser Krieg erreicht, welch unsägliches Leid er nach sich gezogen hat, wie jetzt Hunderttausende sterben, welche Zerstörungen angerichtet werden, welch menschliches Elend durch die Flucht, durch die Umsiedlungsaktionen da entstanden ist, wie die Staaten zunehmen und ohne es noch nennenswert steuern zu können, außer durch eine bedingungslose Kapitulation in ein auch materielles Inferno schlittern. Das bringt natürlich dann sehr viele dazu, dass sie sich fragen, wo sind wir da hineingeraten? Das ist auch das, was Friedel am Ende in so düsteren Farben schildert. Da ist allerdings eben schon alles gelaufen. Er weiß über die Ergebnisse Bescheid, er weiß über die Friedenskonferenz, über die Friedensverträge Bescheid. Es ist für ihn der Absturz in ein absolutes Nichts. Sie haben vorher gemeint, wenn Sie nicht wüssten, dass der Plötz damals noch nicht geschrieben worden wäre, würden Sie annehmen, es sei von ihm oder aus dem Fischer-Almanach abgeschrieben. Jetzt gab es diese Texte aber eben damals noch nicht. Also ist eigentlich anzunehmen, dass das alles aus Friedels eigener Recherche und Beobachtung des zeitgenössischen Geschehens geflossen ist. Ja und nein. Natürlich haben die Zeitungen sehr eingehend berichtet. Es ist was anderes. Eine der Folgen der russischen Revolution war, dass von St. Petersburg bzw. Moskau aus sämtliche Geheimdokumente veröffentlicht worden sind, die vor dem Krieg abgeschlossen worden sind und sämtliche Geheimdokumente, die eben jetzt ziemlich unterschiedslos die Kriegführung betroffen haben. Und da hat man zum ersten Mal den vollen Text des Entente-Vertrags lesen können, ergänzende Verträge, auch die Konvention mit Italien. Alles das ist jetzt publiziert worden und ist Friedel klarerweise zur Verfügung gestanden. Das sind ganz normal zugängliche Dokumente. Es gab auch eingehendste Untersuchungen und nach dem Krieg war es ja das Verständlichste, dass sich jeder gefragt hat, wie sind wir da hineingeraten? Und da spielen dann natürlich auch die politischen Parteien eine große Rolle, die ja mit gegenseitigen Schuldzuweisungen gearbeitet haben. Und jeder hat versucht, das zu publizieren, was er eben als authentisch angesehen hat und was ihm in sein Konzept auch gepasst hat. Damals gibt es kein WikiLeaks, aber ja, im Endeffekt ist es etwa das Gleiche. Wie würden Sie das zusammenfassend beurteilen? Friedel ist in den Details nicht immer exakt, zum Teil auch, weil das Wissen damals noch nicht vorhanden war, zum Teil, weil er halt eine tendenzielle Sicht der Dinge hat. Aber im Großen und Ganzen, würden Sie sagen, gibt er das korrekt wieder? Er gibt also sehr wohl die Abläufe korrekt wieder. Es ist eine böse Sicht auf Zusammenhänge. Es ist eine, glaube ich, auch nicht gerechtfertigte Abqualifizierung ganzer Berufskategorien, wie zum Beispiel der Diplomaten. Aber was mir also wesentlich mehr auffällt, ist, dass es ja eigentlich keine Kulturgeschichte ist. Weil das ist jenseits dessen wohl angesiedelt. Das ist die Beschreibung eines Kapitels von Weltpolitik, und zwar einer besonders unsympathischen Seite der Weltpolitik mit Mitteln, die natürlich auch Emotionen wecken sollten. Und das ist eben etwas, wo ich auch meine, das hätte vielleicht jetzt irgendwo losgelöst vom anderen ebenso seinen Platz in irgendeiner Schrift finden können, nicht unbedingt in einer Kulturgeschichte. Natürlich, Friedel ist ja immer sehr bemüht, Flagge zu zeigen. Ja, das tut er zweifellos. Aus gerade diesen Passagen ist allerdings auch etwas abzuleiten, was dann für sein späteres Leben und auch für seinen Tod in irgendeiner Weise Tragik birgt. Er ist so pro-deutsch. Er verteidigt das Deutsche Reich mehr oder weniger mit Zähnen und Klauen gegen alle und jede, nicht nur gegen Österreich-Ungarn, klarerweise ganz stark gegen die Russen, gegen die Franzosen, auch ein wenig gegen die Engländer, Italiener. Es ist etwas, was ihn ja eigentlich hätte dem nationalsozialistischen Deutschland in jeder Weise ja, sympathisch erscheinen hätte lassen müssen, wäre er nicht Jude gewesen. Und hier wird dann eben in der Scheidung, du bist Jude, du bist ein deutscher Jude, nur mehr die Betonung auf das Erste gelegt. Und daher glaube ich, also sein Tod, auch wenn er freiwillig gewesen ist, wäre wahrscheinlich unvermeidlich gewesen, halt in irgendeiner anderen Form, in einem Konzentrationslager oder was auch immer. Im Übrigen ist ja sein Tod etwas, was ihn wieder mit anderen gleich sein lässt, denn es springen viele aus dem Fenster und suchen auf die Weise, ihrem späteren Schicksal zu entgehen. Andere, denke also jetzt an den Staatssekretär für Landesverteidigung in Österreich, den General Zehner, ist es ähnlich ergangen, wie es vielleicht Friedel ergangen wäre. Da klopfen auch SA-Angehörige an die Tür und sind drauf und dran, in die Wohnung zu stürmen. Falls jeners ist es dann eben auch sehr wohl so ausgegangen, wie es bei Friedel hätte ausgehen können. Er wird erschossen, halt in einem nicht mehr aufzuklärenden Handgemenge. Friedels Interpretation des Begriffs Kulturgeschichte ist halt ein sehr umfassender und irgendwo betrachteter Politik und auch Krieg auch als eine Art Kulturtechnik, würde man heute sagen. Ja, meine Kultur ist natürlich sehr viel. Sie können ja auch von Esskultur, von Kochkultur und ich weiß nicht was reden. Das ist alles Kultur, Ausdrucksformen der Kultur. Politik ist sicher nicht ganz losgelöst von Kultur zu sehen, aber nur so, wie es er auch in der Einleitung definiert und auf was er sich bezieht, auf die Kunst, auf die Philosophie, auf die Geschichte, also das Gute, Wahre und Schöne, die alte Trias, dessen, was der Kultur ja auch in irgendeiner Weise zugrunde legt, das kommt da zum wenigsten zum Tragen. Er beurteilt das sehr von einem moralischen Standpunkt her. Also eine große Rolle spielt die Lüge. Deswegen lehnt er ja auch die Diplomaten ab, deren Handwerk die Lüge ja sei. Und er sieht auch, für mein Empfinden vielleicht etwas romantisch naiv, bei Napoleon den großen Bruch in dem Moment, wo er die Lüge begeht. Naja, also gerade die Passagen sind nicht wirklich überzeugend, weil man beginnt mit den Diplomaten, schaltet also dann sehr rasch um auf die jeweiligen Machthaber, Monarchen, Staatsoberhäupter im weitesten Sinn. Und deren Entscheidungsmöglichkeiten sind natürlich andere als die der Diplomaten und da ist also die Lüge dann, wenn man schon dieses Wort verwenden möchte, irgendwo höher angesiedelt als in der Korrespondenz irgendeines Botschafters oder eines Gesandten. Der hat nicht zu lügen. Er hat also zwar gegenüber seinem Gastland mitunter die Aufgabe, die Wahrheit zu verschweigen, beziehungsweise auch Dinge zu verklausulieren, zum wenigsten wahrscheinlich zu lügen und eines dürften Diplomaten ja nie gegenüber ihrer eigenen Regierung mit der Wahrheit hinterm Berg halten, weil dann wären sie als Diplomaten wohl untragbar gewesen. Auch das ist vorgekommen. Aber hier wird also einfach zu sehr pauschal geurteilt. Das nächste ist, er führt nur Friedrich II., Napoleon Bismarck an. Er könnte eine unendliche Reihe fortsetzen und der hätte eigentlich dann nur bei Shakespeare nachlesen müssen und die Königsdramen noch studieren, um einen König nach dem anderen herzunehmen und zu sagen, du bist einer, der genau in dieselbe Kategorie hineinpasst. Und so könnte er sich durch die Weltgeschichte handeln und es ist irgendwo unbillig, drei Leute herauszufassen. Noch dazu zwei davon, den Friedrich II. Und Bismarck, so positiv gegenüber Napoleon dann noch abzuheben, das ist schon ein wenig fragwürdig. Also es ist ein Schwarz-Weiß-Denken, Naja, es ist ein Schwarz-Weiß-Denken, es ist ein Denken in Beispielen, wobei es eben nicht ganz untypisch ist, dass die positiven Beispiele aus Deutschland genommen werden und das negative Beispiel halt doch beim Franzosen gesucht und gefunden wird. Nebenbei, wir haben jetzt gerade in Wien vor kurzer Zeit ein Beispiel erlebt, wo ein Diplomat eigentlich aus meiner Sicht in verblüffender Offenheit die Wahrheit gesagt hat und damit auf völliges Unverständnis und schärfste Kritik gestoßen ist. Er hat die Spielregeln seines Berufsstandes übertreten. Ja, das ist so empfunden worden, nicht von allen so empfunden worden, aber das rührt ja wohl an eine Grundfrage aller Diplomatie oder eben des diplomatischen Verkehrs und ihrer Repräsentanten. Ich habe sie einmal auch im Rahmen einer Ausstellung als Diener zweier Herren charakterisiert und sie so zu zeichnen versucht, weil sie haben eine doppelte Verpflichtung. Natürlich eine Primärverpflichtung ihrem eigenen Heimatland und dem Entsenderstaat gegenüber. Auf der anderen Seite sind Diplomaten natürlich auch dem Gastland verpflichtet. Und gerade Diplomaten, die einen sehr, sehr langen Aufenthalt in ihrem Gastland zu gewärtigen haben oder ihn auch, weil sie es ja eigentlich ganz gerne möchten, dann erreichen, neigen dazu, immer stärker die Intention des Gastlandes zu vertreten und das eigene Anliegen etwas zurücktreten zu lassen. Schauen Sie auf die Verweildauer von Diplomaten, dann wissen Sie ungefähr, wie das zu charakterisieren ist. Wenn jemand eine sehr kurze Verweildauer hat, ohne dass eine Notwendigkeit bestanden hätte, ihn zurückzurufen oder weil er eine andere, viel wichtigere Funktion hätte einnehmen sollen, dann deutet das darauf, dass er eben an dieser Grenze angelangt war, wo er nicht mehr ausschließlich oder nicht mehr zum überwiegenden Teil die Interessen seines Heimatlandes vertritt, sondern zunehmend auch Erklärungen für bestimmte Äußerungen, für bestimmte Vorgänge in seinem Gastland findet, die aus der Distanz gesehen aber nicht zutreffen. Dann löst man ihn ab. Nach 3 Jahren sollte eigentlich ein Botschafter zurückgerufen werden. Heißt das unterm Strich, dass nach dieser Frist das Verständnis fürs Gastland zu groß wird, erfahrungsgemäß? Ja. Nicht bei allen, natürlich kann man da auch nicht pauschalieren, aber Verständnis für Gastland und eine Entschuldigung von ganz bestimmten Vorgängern, das ist etwas, was nicht untypisch ist. Wäre das nicht eigentlich auch eine Gefahr bei EU-Abgeordneten? Innerhalb der EU nimmt die Bedeutung des diplomatischen Dienstes in seiner herkömmlichen Form von Tag zu Tag ab. Es ist wahrscheinlich über weite Strecken gar nicht mehr notwendig, Diplomaten zu unterhalten. Im militärischen Bereich, den ich ein bisschen besser überblicke, hat man das auch schon dramatisch reduziert. Gibt es die sogenannten Reiseattachés, die mehrere Länder zu betreuen haben und jetzt halt dann so die Tour machen. Ich könnte mir vorstellen, es kommt der Tag, wo man auch bei den Botschaftern oder Gesandten einen ähnlichen Weg geht, einfach weil es nicht mehr notwendig ist, den diplomatischen Verkehr aufrechtzuerhalten. Es gibt viel zu viele Begegnungsmöglichkeiten, es gibt viel zu viel Kommunikation, die aber anders läuft als über die Diplomaten. Und es ist eine traurige Wahrheit, und ich kenne also genügend Berichte von Diplomaten, dass sie sich auch nicht mehr in der Lage sehen, eine Primärinformation zu liefern, weil sie halt nicht im richtigen Augenblick und sehr, sehr kurzfristig an diese Information herankommen, nicht immer mit den wichtigsten Leuten zusammentreffen können, weil die gar keine Zeit haben und weil im Fall Österreichs zum Beispiel die Bedeutung gar nicht groß genug ist. Und dann beginnen sie aus der Zeitung abzuschreiben. Und da ist aber bitte jeder Korrespondent von irgendeiner Agentur wahrscheinlich der bessere und geeignetere. Sie sind jetzt in diesem Gespräch mit Friedell relativ hart ins Gericht gegangen, haben aber trotzdem am Anfang durchblicken lassen, dass Sie ziemlich viel doch von Friedell gelesen haben. Was reizt Sie, was gefällt Ihnen an diesem Autor? Ich meine, das eine schließt das andere nicht aus. Ich muss ja nicht allem zustimmen, was ich lese. Man liest so unendlich viel. Und ich finde, also Friedell ist natürlich von seinem sprühenden Geist, auch von seinem Ausdruck her, jemand, der absolut lesenswert ist und wo man sich auch manchmal durchaus vergnügt zeigen kann, bei seinen Wortspielen, bei der Fähigkeit, nicht unbedingt gewohnte Wortprägungen vorzunehmen und neu zu kombinieren. Manches ist auch eben so, dass es regelrecht deftig ist und dem kann ich also zweifellos mehr abgewinnen als der Schreibweise des Historismus, wo halt jetzt dann in bester rankischer Manier das alles nur nebeneinander gestellt wird und eigentlich nicht mehr Höhepunkte und Senkungen erfährt, sondern das ist geglättet, das ist gleichmäßig. Es ist geschehen. Und bei Friedel ist es nicht geschehen, sondern das ist also seine durchaus persönliche Auswahl dessen, was geschehen sein hätte können. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Manfred Rauchensteiner. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 24. April 2014, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.